Ein deutscher Kronzeuge. Gäbe es den Mann, der hier Mirko Bischki heißen soll, nicht, wäre ich wohl nie nach Bari gefahren. Bischki ist mit größter Wahrscheinlichkeit der erste deutsche Mafia-Kronzeuge, auch wenn er nach allem, was man heute weiß, selbst kein Mitglied der Organisation war. Und er hat sich inzwischen zu einem Phantom verflüchtigt. Ich fand Internet-Einträge mit seinem echten Namen, Investmentangebote aus Südostasien. Ich sah ihn auf Bildern mit seiner Familie, unbeschwert am Strand, bei der Arbeit am Haus. Ich bewunderte sein Motorrad. Ein trainierter, aktiver Mann, großgewachsen, lebensfroh. Ein Hühne mit blonden, kurzen Haaren. Doch die letzten Zeugnisse von ihm, die man online findet, sind 10 Jahre alt. Bischki schien nicht mehr im Zeugenschutz zu sein. Da ich nicht weiß, ob er aufgrund seiner Aussagen heute noch in Gefahr ist, habe ich beschlossen, ihn hier unkenntlich zu machen. Mirko Bischki war schon immer einer dieser Menschen, denen Business wichtig ist, stets bereit, einen Deal zu machen. Mit der Gesetzestreue sah er es nicht so eng, zumindest früher war das so. Wegen Diebstahls und anderer Delikte wurde Bischki 1987 zu 3 Jahren Haft verurteilt. Anhand seiner Geschichte lässt sich gut beobachten, wie Haftstrafen kriminelle Karrieren oft erst richtig befördern. Bischki, damals Mitte 20, saß im Gefängnis in Freiburg ein. Irgendwie kam er an eine Haarschere, fortan schnitt er als inoffizieller Friseur seinen Mithäftlingen die Haare. Gegen Bargeld natürlich. 3 Anstaltsfriseure gab es, doch der wichtigste italienische Häftling, Basilio Cristiano, ging nur zu Bischki. Alle Italiener aus Kalabrien hätten Cristiano als eine Art Leitfigur erkannt und respektiert. Sein Wille war Gesetz, sagt Bischki. Cristiano sei der gefährlichste von allen gewesen. Bischki erfuhr, dass der Liebhaber von Cristianos Frau ermordet worden war. Mit diesen Leuten, sagt Bischki, insbesondere mit seinem Freund Cristiano, sei nicht zu scherzen. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie Freundschaft unter diesen Umständen funktioniert, aber sie funktionierte. Cristiano erzählte Bischki viel über sich. Etwa über den Hahnenhofmord, der ihn ins Gefängnis gebracht hatte, benannt nach dem Tatort einer Wirtschaft in Stuttgart. Die 4 Männer sind nicht irgendwer. Beispielsweise gilt Vincenzo Colilla als einer der Gründer des Pharao-Clans, immerhin eine der wichtigeren Gruppen der Ndrangheta, und war eng mit dem Clanchef Nicodemo Alloy befreundet. Golbino wiederum war der Chauffeur von Cataldo Marincola, der später zur Leitung des Clans gehörte. Im Hahnenhof erschoss die Gruppe einen Jugoslawen. Ein weiterer Italiener wurde schwer verletzt, Nunzio Caprinello. Es ging um Streitigkeiten beim Thema Glücksspiel, eine Milieugeschichte. 3 der Italiener vom Hahnenhofmord wurden inhaftiert. Das damalige Opfer Caprinello ist bis heute als Unternehmer und Investor in Stuttgart aktiv. Auch in seinem Fall ergaben Ermittlungen übrigens einen Kontakt zu Mario Lottini. Der rief auf einem Telefon an und bat 2 Männer um ein Treffen. Das Telefon gehörte dem Unternehmen von Caprinello. Für Bischki begann mit dieser Freundschaft eine neue Phase in seinem Leben. Als er im April 1990 freikam, trug sein Knastfreund Cristiano einem Freund, Cataldo Golbino, auf, sich um ihn zu kümmern. Golbino sei zwar beim Hahnenhofmord auch dabei gewesen, die Ermittler hätten ihm aber nichts nachweisen können, sagt Bischki. Er begann in der Pizzeria von Cataldo Golbino und dessen Bruder Giuseppe im hessischen Melsungen zu arbeiten. Seine Aufgabe war es, Waffen und Drogen zu transportieren und zu liefern. Bischki war dafür im weiten Umkreis unterwegs. Frankfurt am Main, Stuttgart, Mannheim, Dortmund. In seiner Freizeit las er die Akten zum Hahnenhofmord, ansonsten verfolgte er aufmerksam, was in der Mafia-Welt um ihn herum geschah. Ohne sein Zutun war Bischki inmitten des deutschen Machtzentrums des Pharao-Clans gelandet. Sein Kontakt, Cataldo Golbino, galt als Vertreter vor Ort von Giuseppe Pharao, dem Boss. Bischki lernte daher alles kennen, was im Pharao-Clan Rang und Namen hatte. Giuseppe Pharao natürlich, der heute eine lebenslange Haftstrafe absitzt, sowie dessen Bruder Silvio. Bischki sprach auch viel mit der rechten Hand des Bosses, Cataldo Marincola. Auch Mario Lottini begegnete er häufiger in Stuttgart, in diesem Kreis zuneigungsvoll Mariuzzo gerufen. Im September 1991 wurde Bischki zum Kronzeugen. Mindestens an 8 Tagen wurde er in Deutschland vernommen, in Kassel und in Stuttgart, zum letzten Mal 1993. Auch Zolottini wurde er befragt, wie man in Protokollen der Vernehmungen nachlesen kann. »Ich kenne Mario Lottini dank der Beziehung mit Golbino. Lottini und Golbino sind gut miteinander bekannt. Wann immer wir dort waren, feierte er mit uns, hörte auf zu arbeiten, setzte sich an unseren Tisch und plauderte mit uns. Auch bei Lottini mussten wir nichts für Essen und Trinken bezahlen. Farrar und Lottini kannten sich auch gut.« Es war im September 1990, als Giuseppe Farrau, Cataldo Marincola und Giuseppe Sorrentino in Deutschland waren. Sie blieben etwa 10 Tage hier. Zunächst bei Cataldo Golbino in Melsungen. Aber sie wohnten auch bei Mario Lottini in Stuttgart, Weil im Dorf, und bei einem Italiener in Frankfurt, dessen Namen ich nicht kenne. Lottini gehört hundertprozentig zur Familie oder zu einer Familie der 'Ndrangheta. Ich kann nicht sagen, zu welcher, weil ich es nicht weiß. Selbst Golbino respektiert Lottini enorm. Deshalb gehe ich davon aus, dass Lottini gut im Geschäft ist. Ich weiß nicht, ob er mit Drogen oder etwas anderem handelt. Er hat eine wichtige Rolle.« Das also sagte Bischki Anfang der 90er Jahre aus. Ich war im Bari erfolgreich dem Mann gegenübergestanden, den die Chefs des Farrao-Clans ansteuerten, wenn sie nach Deutschland mussten. Nur 2 Männern vertrauten sie so in Deutschland, Golbino der eine, Lottini der andere. Sogar italienische Ermittler wollten damals unbedingt mit Bischki sprechen. Die sizilianische Staatsanwältin Teresa Principato reiste mehrmals an, um ihn zu vernehmen. Eine Frau mit gütigem Gesicht, aber genügend Härte, um gegen die Mafia vorgehen zu können. Bischki wusste viele Einzelheiten zum Mord an dem Richter Rosario Livatino. Er hatte sie vom Mörder höchstpersönlich erfahren, Gaetano Puzzangaro, der in Mannheim untergetaucht war. Es kam gar nicht so selten vor, dass Mafiosi vor der Verfolgung in der Heimat nach Deutschland flüchteten. Der italienische Polizeichef Vincenzo Parisi fand dafür im Jahr 1993 bei einer Parlamentsbefragung einmal einen plastischen Vergleich. »Um sie nach Italien zu bringen, haben wir mehr als ein Flugzeug gefüllt.« Entsprechend oft kamen noch Ermittler nach Deutschland. Für den 21. Juli 1992 hatte sich sogar der Antimafia-Staatsanwalt Paolo Borsellino persönlich angekündigt, um Bischki zu befragen. In Italien sorgte man sich um sein Leben. Nach dem Mord an seinem Kollegen Giovanni Falcone, keine 2 Monate zuvor, war nun Borsellino der profilierteste Ermittler. Schon vom 6. bis 10. Juli war er in Deutschland unterwegs. Borsellino hatte die Wichtigkeit von Deutschland erkannt. Zur Begegnung mit Bischki kam es aber nicht mehr. 2 Tage vor seiner Reise wurde Borsellino vor dem Haus seiner Mutter von einer Bombe zerfetzt. Der Sprengsatz war in einem dort geparkten Wagen untergebracht. Ein Parkverbot einzurichten hatte die Stadtverwaltung in Palermo unterlassen, obwohl die Gefahrenlage bekannt war. Die Information, dass eine größere Menge Sprengstoff für ein Attentat in Palermo angekommen ist, war ebenfalls nicht an Borsellino weitergegeben worden. Nicht nur wegen Bischkis Aussagen war der Kenntnisstand, den die Polizei über Mario Lottini hatte, gar nicht so dünn. Als ich ihm in Bari begegnete, waren mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn bekannt. Das BKA, Bundeskriminalamt, hat die damals vorliegenden Erkenntnisse auf 13 Seiten zusammengefasst. Personendatenblatt ist das Dokument aus dem Jahr 2008 überschrieben. VS, nur für den Dienstgebrauch. 1971 war Lottini demzufolge nach Deutschland gekommen und es hatte keine 4 Jahre gedauert, bis er Polizei bekannt war. Gegen ihn wurde wegen Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Raub, räuberische Erpressung, Körperverletzung und Drogenhandel ermittelt. Auch in italienischen Ermittlungsverfahren war Lottini Thema. In den 90ern hatten Ermittler ihm Drogenhandel, Hehlerei und Geldwäsche vorgeworfen, aber nicht genug Beweise beibringen können, sodass er 1996 und 2001 jeweils freigesprochen wurde. Nach den persönlichen Daten und der Staatsangehörigkeit ist auf dem Dokument die Clan-Zugehörigkeit vermerkt, Greco Crescente. »Lottini gehört dem 'Ndrangheta-Clan Greco an. Auch er ist mit den Clanführern direkt verwandt, also Cousins. Er soll eine gehobene Stellung innerhalb des Clans Greco und auch des Clans Farrao innehaben und für die finanziellen Aspekte verantwortlich sein. Lottini ist seit 1974 im Stuttgarter Raum wohnhaft.« Etwa 7 Jahre vor unserem Treffen versuchte die Polizei in Mailand, gegen Mitglieder des 'Ndrangheta-Clans Greco vorzugehen, die in Drogenhandel verstrickt waren. Sie stieß dabei auf Kontaktpersonen des Stuttgarter Wirts. Den Grund für die Erfolglosigkeit ihrer Mühen beschrieben die BKA-Ermittler in dem Dokument so. Lutini verhalte sich äußerst konspirativ. Dem Bericht zufolge soll Lutini auch Geld in der Schweiz deponiert haben. Dass es beschlagnahmt worden wäre, ist nirgends erwähnt. Geht man ein- oder zweimal in einem Restaurant essen, bekommt man kaum etwas davon mit, wenn ein Wirt mit der Mafia im Bunde ist. Ich frage mich aber, ob bei Mario Lutini tatsächlich niemand in Stuttgart auf die Idee gekommen ist, dass er zur Mafia gehören könnte. Lassen die Menschen sich vielleicht blenden von Freundlichkeit und deutsche Vita-Gedöns? Oder spielen allgemein bei Promi-Wirten Drogen wie Kokain eine weitaus größere Rolle, als wir denken, und sorgen dafür, dass ihre Lokale stets gut besucht sind? Günther Oettinger beteuert in dem 2023 veröffentlichten Podcast Mafialand des SWR, Südwestdeutscher Rundfunk, Lutini nach der Pizza-Affäre zuletzt 2001 zufällig in der Fußgängerzone getroffen zu haben. Er lege Wert darauf, nie in Kalabrien gewesen zu sein, um Mario Lutini zu treffen, und auch keine Reise geplant zu haben. »Mein Freund mit Lebensgefährtin war dort und hat mich gefragt, ob ich mitkomme. Aber das war für mich ungewöhnlich, allein aus den dienstlichen Gründen. Deswegen habe ich das nicht geplant.« Seit der Jahrtausendwende habe er nichts mehr mit Lutini zu tun gehabt und seit den Kontakten Mitte der 90er nicht mehr mit ihm gesprochen. Rainer Nübel dagegen hatte damals die Information bekommen, dass die Tickets bereits gekauft waren. Klären lässt sich das heute nicht mehr. Gerne hätte ich mit Mario Lutini für meine Buchrecherche gesprochen oder seinen Standpunkt gehört, doch sein Rechtsanwalt ließ meine Frage unbeantwortet. Für den SWR-Podcast hatte ich als Berater gearbeitet und war auch interviewt worden. In dem Gespräch hatte ich auch erwähnt, dass sowohl Oettinger als auch Lutini im Mai 2009 das Geburtstagsfest eines erfolgreichen italienischen Gastwirts besucht hätten, der gut mit Lutini bekannt war. Luigi Asiolo. Von den Autorinnen darauf angesprochen, sagt Oettinger Folgendes. »Der Gastronom, der Geburtstag feierte, Anmerkung des Autors, ist ein sicher seit Jahrzehnten in Stuttgart tätiger Gastronom mit verschiedenen Lokalitäten, in die man in der Innenstadt, wenn man irgendwo Business Lunch macht, gerne geht. So auch ich. Ich muss sagen, bei dem war ich so dreimal im Jahr vielleicht. Und dass ich da auf dem Fernsehturm, in diesem damals von ihm wohlgeführten Restaurant gewesen bin, halte ich für naheliegend. Aber dass ich dort Herrn L. gesehen, getroffen oder gar gesprochen hätte, das kann ich ausschließen.« Dann wird er von Helena Piontek, einer der Autorinnen des Podcasts, auf Bilder angesprochen, die von der Veranstaltung vorliegen. Ich hatte sie ihr gezeigt. Sie belegen, dass sowohl Lutini wie auch Oettinger recht spät zu der Feier kamen. Oettingers Ton wird schärfer, er reagiert barsch. »Es ist ja ganz spannend. Sie erwähnen, es gibt Bilder von ihm, es gibt Bilder von mir, aber keine gemeinsamen Bilder.« Die Wahrscheinlichkeit, sich über den Weg zu laufen, wirft die Podcast-Hosterin Piontek ein, sei nicht gerade gering. Die Räumlichkeiten seien ja eher begrenzt. »Bin ich nicht«, sagt Günther Oettinger. »Und wenn, wäre es nicht strafbar gewesen.« Die Podcast-Autorinnen Tanner und Piontek fassen die Begebenheit in einem Dialog zusammen. Birgit Tanner. Günther Oettinger, damals Ministerpräsident von Baden-Württemberg, höchstes Amt auf Landesebene, springt auf einer Party von einem Mann rum, der in Verdacht steht, was mit der Mafia zu tun zu haben. Ich glaube, es hakt. Helena Piontek. Und dann kommt noch Mario L. dazu. Also da kann sich ehrlich gesagt kein normal denkender Mensch mit Zufall oder hab ich nicht gewusst rausreden. Birgit Tanner. Ja, es stimmt halt einfach nicht, dass die nie wieder Kontakt hatten. Natürlich ist nicht strafbar, jemandem zu begegnen, der im Ruch steht, ein Mafioso zu sein. Aber als einer der mächtigsten Männer in Europa, nämlich als EU-Kommissar, sollte man es vermeiden. Sollte man überhaupt solche Gesellschaft meiden. Natürlich hätte Oettinger in dem Interview auch sagen können, dass er gegen die Mafia ist und es bedauert, mit jemandem zu tun gehabt zu haben, der sich später als Mafioso herausstellte. Ja, das hätte er auch sagen können.